Hallo meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Ich komme gerade wieder aus dem Gym. Heute war wieder Rücken. War sehr gut. King's Chest übrigens, Grüße an dich. Ja, Kreuzheben läuft und würde mich freuen, wenn du irgendwann mal wieder dabei bist. Es wäre mir ein Genuss, wie dieser Kaffee. Ja, oh, erstmal runterschlucken, das ist ganz schön heiß. Ja, das Thema des heutigen Coaching-Videos ist: Dysfunktional ist nicht normal. Was möchte ich damit sagen? Wir Männer, also auch ich, bin so groß geworden, dass wir es von klein auf kennen, dass Beziehungen zwischen Mann und Frau irgendwie anstrengend sein müssen. Dass es normal ist, dass es ewig Streit gibt, dass man nicht auf einen Nenner kommt, dass die Frau sich nicht in die Führung des Mannes fügt. Wir sind mit dysfunktionalen Beziehungen groß geworden, quasi. Und ich möchte hierfür mal ein einfaches Beispiel geben, wie sich das über die Generation gewandelt hat. Und zwar war das bei, saßen wir zu, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube Nikolaus, zum Nikolaus-Brunch bei den Eltern meiner Ex. Ihre Oma war da, ihre Mutter war da, ihr Vater war da. Ihr Bruder Julius war da mit seiner Freundin Sandra. So, und jetzt wird es richtig spannend. Irgendwann wollte ihr Bruder los und sagt, ja, wir müssen auch bald noch los. Sandra muss noch meine Wäsche machen. Und dann sagt die Oma, ein bisschen über 90 war sie zu dem Zeitpunkt. Also klar, zu welcher Generation die Dame gehört. Die gehört noch zu der Generation, wo, ich sage mal vorsichtig, diese Dynamiken noch nicht so entartet waren wie heute. Und sagte, ja, dann müsst ihr ja auch bald los. Dann hat ja Sandra noch genug Zeit, deine Wäsche zu machen. Und dann sagt die Mutter, eine Generation jünger, also die Tochter von der Oma logischerweise, Alter bisschen über 60, Mitte 60, sagt, nee, das braucht Sandra nicht machen. Das kann Julius schon schön selber machen, sagt sie so. So, das war für mich schon wieder so richtig so eine Red Flag, so in your face, weil wie krass sich das über die Generationen verschiebt. Das heißt, für die Oma-Generation war es völlig normal, dann macht seine Freundin eben seine Wäsche, nichts dabei. Für die Mutter, Babyboomer-Generation, irgendwann von 55 bis 65 geboren, da war das schon wieder nicht akzeptabel, das kann ja nicht sein. Also sie fällt ihrem eigenen Sohn quasi in den Rücken und sagt vor versammelter Mannschaft, dass sie seine Wäsche schon schön selber machen kann. Ja, also so wandelt sich das über die Generation. Und dann sage ich, mit ihrer Oma-Generation wären wir noch wunderbar ausgekommen. Wir leben in einer Zeit, wo wir durch diese ganzen sozialen Absicherungen, durch diesen Komfort der Neuzeit, ist die Frau natürlich nicht mehr auf den individuellen Mann angewiesen. Das ist halt einfach tatsächlich so. Sie muss sich nicht mehr in irgendeiner Form irgendwas fügen. Sie muss überhaupt nichts mehr einsehen. Sie kann Selfies machen und die bei IG posten und Attention aufsaugen. Das ist das, was sie machen kann. Was ich nur sagen wollte, diese Dysfunktionalität, darüber wollte ich sprechen, damit sind wir groß geworden und das ist für uns völlig normal. Von klein auf. Und deswegen, wenn man so quasi geprägt ist, also nichts anderes gesehen hat, ganz gleich, wo man hingekommen ist, ob man nur seinen Onkel besucht hat oder die gleichen Dysfunktionalitäten oder ob man das bei seinen Freunden gesehen hat, die gleichen Dysfunktionalitäten, irgendwann als Bluepiller denkt man, das ist so, das ist so. Ich fühle mich zum Weibchen hingezogen und das ist der Preis, den ich bezahlen muss. Dysfunktionalität, Unannehmlichkeiten, Diskussion, Uneinigkeit, permanenter Stress, keine Einsicht, völlig normal. Also ich brauche irgendwie ein Weibchen, warum weiß ich eigentlich gar nicht, so, ne, völlig logisch. Und deswegen, also dysfunktional ist normal. Und ich sage euch, das ist absolut nicht normal. Es ist nicht normal, dass man permanent diskutiert, sich uneins ist, immer am Streiten ist. Das hat nichts mit Partnerschaft zu tun. Und da möchte ich euch, und das ist der Kerninhalt des heutigen Coaching-Videos, wenn Männer aufhören, diese Dysfunktionalität zu akzeptieren, dann ist damit auch Schluss. Ganz einfache Geschichte. Aber da wir empfinden das ja noch nicht mal als unnormal. Wir empfinden das als völlig normal. Und da muss ich sagen, da bin ich wirklich hellwach geworden. Das ist für mich absolut nicht normal. Wie schon in dem Video, ich verlinke das nochmal, kommt gleich zum Schluss, ob sie dich als Alpha sieht oder ob sie dich als Beta sieht, wie sie sich verhält, wenn du jetzt irgendwas willst, wenn du jetzt los willst, ob sie sich in deine Führung fügt oder ob sie anfängt, eine Diskussion vom Zaun zu brechen und dir das Leben unangenehm zu machen. Also verhält sie sich partnerschaftlich, macht sie mit, bringt sie einen Mehrwert, also eine Entlastung in dein Leben, oder ist sie eine Last? Das ist tatsächlich die finale Frage, die man für sich selber beantworten muss. Viele Männer sind nicht imstande, das ehrlich zu beantworten. Wenn sie dieses ganz ehrlich beantworten müssten, wenn sie sich mal 10 Minuten in Ruhe auf den Balkon setzen, dann müssten sie sagen, Baby, game over. Das war's. Und ich habe das bei all meinen Freunden gesehen und das kommt auch daher, weil ja dann in dieser Babyboomer-Generation haben wir ja plötzlich die dieses Girl-Power-Movement quasi. Ne? Also die totale... Frauen können ja nichts mehr falsch machen. Alles, was Frauen machen, ist plötzlich richtig. Die totale Übernahme der Damen. Und da kommt das her. Und da sehe ich in diesen Familien aus dieser Babyboomer-Generation, also sagen wir einfach 1950, 55 bis 65 quasi, das sind die, wo diese Girl-Power-Bewegung gerade richtig schön hochgegangen ist. Und da haben wir oft die Familien mit den sehr starken Müttern und mit den total schwachen Vätern. Und das verhält sich ja so, dass diese starken Mütter logischerweise, die Töchter gucken sich das ab. Also die sehen, dass die Mutter das Sagen hat. So, ich weiß von meiner Ex-Freundin, die hat quasi ohne zu wissen, ist sie trotzdem, also sie ist ohne Wissen trotzdem voller Meinung und beratungsresistent. Das ist also eine herrliche Kombination. Genauso wie die Mutter. Und der Vater will eigentlich nur noch seine Ruhe. Und diese Kombination bringt uneinsichtige, ich-bezogene, stark sind sie nicht, aber pseudostarke junge Frauen hervor, die es natürlich nicht mehr nötig haben, sich wie in dem Buch das Uschi-Prinzip, verlinke ich auch nochmal am Ende des Videos, könnt ihr euch auch nochmal angucken, die es einfach nicht mehr nötig haben, sich, also einen Mann überhaupt zu verstehen oder überhaupt quasi auf die Möglichkeiten logisch zu denken eines Mannes überhaupt noch zugreifen wollen. Wie es in dem Buch dieses Uschi-Prinzip beschrieben ist, sie wollen in ihren Irrungen und Wirrungen quasi nicht korrigiert werden. Sie wollen dann am Ende noch ein bisschen Trost dafür, dass sie alles falsch gemacht haben. Sie wollen ein bisschen konkreter soll es schon sein, der Rat, aber eigentlich auch nicht zu konkret. Also sie wollen ihre Irrungen und Wirrungen am Ende des Tages voll ausleben und fühlen sich dabei auch noch im Recht und sind unkorrigierbar. Das sind so diese Familien aus dieser Zeit. Und die sehe ich halt überall. Und die bringen diese pseudostarken, jungen, uneinsichtigen Frauen hervor und diese schwachen Söhne. So, die damit groß geworden sind, dass Beziehungen zwischen Mann und Frau halt völlig dysfunktional sind. Die haben das so gesehen, die Mutter gibt den Ton an, der Mann, die Topfpflanze, ja Schatzi, ja, mache ich noch fertig, ja, ihr kennt das alle. Und das sind genau diese Dynamiken. Und dann denkt man erstmal als junger, unbedarfter Bluepiller, ja okay, die ist jetzt erstmal anstrengend, ich muss die jetzt erstmal auf Linie bringen. Und ich sage euch nein, eine Frau, die sich nicht gleich... Also wie gesagt, die sich nicht für euch wie eine Erleichterung anfühlt eures Lebens, sondern wie eine Last, nicht mit aufhalten. Absolut nicht mit aufhalten. Dysfunktional ist nicht normal. Mitmachen ist normal. Wie heißt es so schön? Den Frauen hat man ja beigebracht, sie brauchen uns Männer so sehr wie ein Fisch ein Fahrrad. Und ich möchte euch Folgendes mitgeben. Ein Mann ohne Frau ist wie ein Hund ohne Flöhe. Und eine Frau ohne Mann ist wie ein Floh ohne Hund. In diesem Sinne, mein lieben Magic Man, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, meine Message ist angekommen. Danke für eure Aufmerksamkeit nochmal. Danke für euren Support. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich habe eine Zecke im Frack, die gibt mir immer sofort einen Daumen nach unten. Ich habe auch so einen Verdacht, aber ich kann ihn leider nicht aus meinen Abos rauswerfen. Die Möglichkeit gibt mir YouTube nicht, also muss ich das wohl in Kauf nehmen, dass auch dieses Video als erstes gleich wieder einen Daumen nach unten kriegt. Ist nicht schlimm, wir werden damit fertig. Und ja, abonniert meinen Kanal, teilt es mit euren Freunden, folgt mir auf IG. Und noch eine Sache, ich kann es euch noch nicht versprechen, aber ich werde vielleicht noch heute Abend oder morgen Abend, wie ich schon mal angekündigt hatte in einem der anderen Videos, ein Red Pill Gaming Livestream starten, wo ich so ein bisschen PUBG zocke und ihr gerne dazukommen könnt und ihr schreibt mir was in den Stream-Chat, ich gehe darauf ein, unterhalte mich mit euch, würde mir bestimmt Spaß machen. Und nehmt mir bitte nicht übel, wenn zwischendurch einfach mal so ein Teststream aufploppt auf eurem Smartphone oder auf eurem PC, dass ich jetzt gerade live gehe. Das ist wirklich dann nur ein Test, weil ich habe meine OBS-Software für Streaming noch nicht eingerichtet und ich müsste dann mal so 1, 2, 3 Testläufe machen, bis das dann wahrscheinlich richtig läuft. Ja, ich danke euch. Bis morgen.